SWR 2 Hörspiel am Sonntag. Im Frühjahr vor 40 Jahren demonstrierten 3000 Schüler und Schülerinnen vor dem niedersächsischen Kultusministerium in Hannover. Sie wollten ein Mitbestimmungsrecht an Schulen. Außerdem kamen in dieser Zeit die Aufklärungsfilme Helga und Wunder der Liebe in die Kinos und George Harrison reiste nach Indien. Im Frühjahr 1968 starben hunderte US-Soldaten in Vietnam. Hans Magnus Enzensberger und andere Intellektuelle aus der ganzen Welt reisten zu einem Kongress nach Kuba, wo unter anderem die Politik der USA verurteilt wurde. Im Frühjahr vor 40 Jahren diskutierten die Studierenden der TU in Berlin den politischen Einfluss des Zeitungsverlegers Axel Springer, während in der Tschechoslowakei Alexander Dubček an die Macht kam und der Prager Frühling begann. Das Jahr 1968 war ein ereignisreiches, in dem aufbrach, was sich lange angebahnt hatte und weit in die 70er Jahre hinein fortdauern sollte. Im Bereich des Hörspiels war es eine Zeit des ästhetischen Umbruchs. Experimentelle und sprachkritische Strömungen in der Literatur und die sich durchsetzende Stereotechnik führten zu neuen Formen. Unter dem an studentische Sprechchöre der 68er-Revolte angelehnten Motto »Neues ist machbar, Herr Nachbar« präsentieren wir Ihnen in den kommenden Wochen auf diesem Sendeplatz und freitags im Hörspielstudio Produktionen aus und über diese Zeit. Heute eröffnen wir den Schwerpunkt mit dem Originaltonhörspiel »Staatsbegräbnis« von Ludwig Harig aus dem Jahr 1969, das Hörspielgeschichte geschrieben hat. Aus Medien-O-Tönen rund um das Staatsbegräbnis von Konrad Adenauer, das 1967 stattfand, entwickelte Ludwig Harig seine medien- und zeitkritische Hörspielcollage. Den O-Tönen wurden keine Aufnahmen hinzugefügt, sie sind das einzige Material, mit dem künstlerisch umgegangen wurde. Zu hören ist ein Deutschland, gegen das sich die 68er-Bewegung bald darauf Luft machen sollte und von dem sie uns ein Stück weit befreit hat. Staatsbegräbnis von Ludwig Harig. Ja, ich bin wieder da. Tu mir die Sendung ein bisschen höher drauf, das ist nämlich der Orgelklang hier selbst. Ja, gut, gut. Die Gemeinschaft der freien Völker. Die Gemeinschaft der freien Völker vorgezeichnet hat unseren Weg zurück in die Gemeinschaft der freien Völker vorgezeichnet und geebnet. Er hat dem souveränen Nationalstaat mit seinen Rangordnungen und politischen Systemen so entschieden abgesagt, dass die Rückkehr zu ihnen in Deutschland nur noch als Folge einer völligen Verzweiflung an der Verwirklichung der europäischen Gemeinsamkeit und der Schutzgemeinschaft der freien Welt denkbar ist. Die Zukunft seines Volkes beruhte ihm in einer engen Verbindung Deutschlands mit der freien westlichen Welt. In dauernder Versöhnung mit Frankreich und in der Einigung Europas. Denn jedes Gemeinwesen kann sich am besten entfalten, wenn es sich in einer größeren Gemeinschaft geborgen weiß. Die Menschen erheben sich von den Plätzen und die Trauerfeierlichkeit wird beginnen mit Antonio Vivaldis Sinfonia H-Moll für Streicher Al Santo Sepolcro. Die Gemeinschaft der freien Völker. In der ersten Bank auf der linken Seite sitzen nebeneinander Bundespräsident Lübcke, dann nach außen Charles de Gaulle, Präsident Johnson, Bundeskanzler Kiesinger und links vom Bundeskanzler Kiesinger Bundesstaatspräsident Eugen Gerstenmaier.

Staatsbegräbnis von Ludwig Harich. Realisation Johann M. Kamps. Eine Gemeinschaftsproduktion des Saarländischen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk aus dem Jahre 1969.